Achtung, Grün. Ein Kriminalstück von Philip Johnson. Mrs. Glossop? Miss Wayne? Es ist 4 Uhr. Ja, dann gehe ich jetzt. Meine Bengels warten sicher schon auf ihren Tee. Das kann ich mir denken. Immer diese hungrigen Mäuler. Kaum haben sie zu Mittag gegessen, wollen sie auch schon ihr Abendbrot haben. Wenn es hier wenigstens etwas mehr Lebensmittelgeschäfte gäbe, so wie in London, aber nein. Bis zum nächsten Laden ist es immer gleich so weit. Dafür haben wir hier aber auch einiges, was es in London nicht gibt. Eine herrliche Gegend zum Beispiel. Ja, ich habe sie richtig ins Herz geschlossen. Sagen Sie, wie lange leben Sie eigentlich schon hier, Mrs. Glossop? Seit 1941. Wir wurden damals aus London evakuiert während des Krieges. Aber dann gehören Sie ja schon fast zu den Einheimischen. Allerdings. Ich bin erst seit 6 Monaten hier. Ich weiß. Und es gefällt Ihnen hier? Sehr. Mein Gott, wie ich diese Gegend zunächst gehasst habe, diese Einsamkeit. Ja, die ersten Wochen waren sicher recht schwierig. Und zumal die Leute von uns nicht gerade begeistert waren. Naja, vielleicht haben wir damals auch ein wenig auf sie herabgesehen. Sie kamen uns nämlich vor wie die Wilden. Und am Ende haben Sie einen von diesen Wilden geheiratet, nicht wahr? Genau. Und Sie haben es auch nicht bereut, wie mir scheint. Ach, wissen Sie, mein Mann ist gar nicht so übel. Es gibt Zeiten, da habe ich ihn sogar richtig gern. Ach so? Ja, geben und nehmen, das ist in der Ehe nun mal die goldene Regel. Wenn auch Sie und Ihr Zukünftiger sich von Anfang an dran halten, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Nein, bestimmt nicht. Aber du liebe Güte, wie komme ich eigentlich dazu, einer Dame wie Ihnen gute Ratschläge zu geben? Einen Rat kann man immer brauchen, vor allem, wenn es ein guter Rat ist. Heute in einer Woche ist es dann also soweit. Heute in einer Woche werden Sie dann also einen Ring am Finger tragen und nicht länger Miss Wayne, sondern Mrs. Bowden heißen. Ja. Wissen Sie, ich war zuerst ganz baff, als man mir sagte, Sie und Mr. Bowden seien sich einig geworden. Niemals, sagte ich. So, und warum? Ach, weil ich sie mir als verheiratete Frau einfach nicht vorstellen konnte. In meinen Augen, da waren Sie, wenn ich das sagen darf, immer mehr der Typ der alleinstehenden Dame. Das war ich auch. Aber, und Sie werden das vielleicht verstehen, von dem Augenblick an, da ich Mr. Bowden zum ersten Mal sah, hatte ich nur noch den einen Wunsch, dass er mich um meine Hand bitten würde. Also, Liebe auf den ersten Blick, wie? Sagen Sie, Mrs. Glossop, haben Sie Mr. Bowden gern? Ob ich ihn gern habe? Miss Wayne, ich habe keinen Grund, ihn nicht gern zu haben. Schließlich hat er mir nie was Böses getan. Verstehen Sie mich bitte richtig, Mrs. Glossop. Da ich Mr. Bowden immer nur mit meinen eigenen Augen sehe, möchte ich gern wissen, wie er auf andere Leute wirkt. Ja, natürlich. Bitte setzen Sie sich doch noch einen Augenblick. So, und jetzt sagen Sie mir, was halten Sie von Mr. Bowden? Was soll ich da sagen? Ich meine, obwohl Mr. Bowden schon seit einem Jahr auf der Iltop Farm wohnt, ist er eigentlich noch immer ein Fremder. Er ist zwar immer sehr höflich, aber nicht gerade sehr redselig. Aber was macht das schon? Wenn er nun mal nicht gerne über sich spricht, dann ist das seine Sache. Miss Wayne, Sie haben doch nicht etwa Zweifel? Zweifel? Na, ob es auch richtig ist, was Sie da vorhaben? Nein. Irgendwelche Zweifel habe ich nicht, Mrs. Glossop. Ich weiß schon, was ich tue. Aber dann ist doch alles in Ordnung. Ja, wenn man allerdings immer wieder von dem vielen Unglück auf der Welt hört. Nein, ich habe mir die Sache reiflich überlegt. Und außerdem, seinem Schicksal kann man nicht entgehen. Ja, da haben Sie recht. Ich persönlich glaube jedenfalls an das Schicksal. Und ich glaube, dass er und ich uns immer näher kamen, bis wir uns schließlich begegnet sind. Und bald werden Sie nun für immer beisammen sein, bis dass der Tod euch scheide. Ach, aber mein Gott, wer wird denn gleich an den Tod denken, wenn die Hochzeitsglocken läuten? Himmel, ich muss ja gehen. Ja, ich glaube, ich darf Sie jetzt wirklich nicht länger aufhalten, Mrs. Glossop. Meine Kinder sind sicher schon halb verhungert. Die Ärmsten. Also, ich komme dann später noch mal vorbei. Gut, Mrs. Glossop. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen inzwischen. Ja, hallo? Wer? Oh, Sie sind es, Miss Lake. Aber ja, natürlich, ich komme. Sagen wir in etwa 10 Minuten? Schön. Ist da jemand? Keine Angst, ich bin's nur. Oh, Lily! Wie nett, dass du dich wieder mal sehen lässt. Ich ging gerade vorbei, da dachte ich, ich sag dir schnell mal guten Tag. Aber wie bist du denn hereingekommen? Die Haustür war nur angelehnt. Übrigens, die quietscht. Ja, ich weiß. Sie müsste endlich geölt werden. Das glaube ich auch. Und, wie geht's? Ach, weißt du, ich spüre den Frühling. Aber Lilly. Na und du, wie fühlst du dich, mein Turteltäubchen? Turteltäubchen, na hör mal in meinem Alter. Die Hochzeit ist doch in einer Woche, nicht wahr? Di-da-dam-bam, di-da. Oh mein Gott, oh Gott, was ist nur aus mir geworden? Wenn man daran denkt, dass man mich einst die Nachtigall von Brixton genannt hat. Lilly, ich muss leider gleich weg zu einer Anprobe. Miss Lake hat gerade angerufen. Ah, das Hochzeitskleid. Wie wird's denn? Ach, weißt du, ich habe mich für ein ganz einfaches, zimtfarbenes Kostüm entschieden. In dem du sicher zum Anbeißen aussehen wirst. Naja, schön, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Willst du nicht ein Stück mitkommen? Doch, sehr gern. Dann setz dich noch einen Augenblick. Ich will nur rasch meinen Hut aufsetzen. Bleib nur, ich mach schon auf. Guten Tag. Guten Tag. Könnte ich bitte Miss Wayne sprechen? Miss Wayne möchte zwar gerade weggehen, aber kommen Sie doch einen Augenblick herein. Danke. Wenn ich Sie hier ins Wohnzimmer bitten darf. Oh, vielen Dank. Wissen Sie, Miss Wayne muss nämlich zur Schneiderin, um ihr Hochzeitskleid anzuprobieren. Oh. Wie hübsch. Nicht wahr? Und alles grün? Nein, nein, zimtfarben. Wie, was sagten Sie? Na, ich sagte, Ihr Hochzeitskleid ist zimtfarben. So ein bisschen düster vielleicht. Meins war erdbeerfarben. Wirklich sehr interessant. Sind Sie Vertreter? Nein. Arzt. Oh. Ich komme aus London, wissen Sie. Aha. Und wie gefällt es Ihnen bei uns? Ich bin zwar erst seit einer Woche hier, aber ich finde diesen Ort ganz bezaubernd. Es gibt ein paar reizende Häuschen hier. Wie dieses zum Beispiel. Ja, meins ist ganz am Ende des Dorfes. Das mit den grünen Läden und der roten Tür. Sieht ganz lustig aus. Ja, ich glaube, ich bin schon daran vorbeigekommen. Vorn im Garten, da stehen 17 Zwerge. Für jedes Jahr meines Lebens einer. Na, wenn sie doppelt sehen. Oh. Das ist Miss Wayne. Mein Name ist Dr. Franklin. Miss Wayne, ich vertrete Dr. Sladen, solange er im Urlaub ist. Wie nett, Sie kennenzulernen, Dr. Franklin. Verzeihen Sie bitte, dass ich hier so einfach eindringe. Aber wissen Sie, dieses Haus hat mir von außen so gut gefallen, dass ich es mir auch von innen ansehen wollte. Da Sie jedoch gerade ausgehen wollen, darf ich vielleicht später noch einmal vorbeikommen. Oh, Sie brauchen wirklich nicht wegzulaufen. Ich werde gleich wieder zurück sein. Also, bleiben Sie noch etwas. Und bitte, nehmen Sie Platz. Sehr freundlich. Bis ich wieder zurück bin, wird Lilly Ihnen sicher gerne Gesellschaft leisten. Aber natürlich. Ach. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung, Dr. Franklin. Aber... Nur keine Angst, Doktor. Ich tue Ihnen schon nichts. Ja, schön, wenn Sie mir das versprechen. Und außerdem bin ich ja gleich wieder da, Dr. Franklin. Ich mache uns dann eine Tasse Tee und anschließend können Sie sich in Ruhe das Haus ansehen. Übrigens rauchen Sie nur, wenn Sie wollen. Da ich selbst nicht rauche, weiß ich allerdings nicht, ob ich noch Zigaretten habe. Bitte bemühen Sie sich nicht, ich rauche auch nicht. Umso besser. Also, dann bis gleich. Um Himmels Willen, was war das? Nur die Haustür. Sie braucht einen Tropfen Öl. Ja, das hört man. An solchen Kleinigkeiten erkennt man sofort, dass kein Mann im Haus ist, nicht wahr? Aber das wird sich bald ändern. Miss Wayne wird nämlich heute in einer Woche heiraten. Ja, ich habe schon davon gehört. Einen gewissen Mr... Bowden. Ja, Bowden. Wollen Sie sich nicht setzen? Doch, sehr gern, danke. Habe ich mich eigentlich schon vorgestellt? Ich bin Mrs. Lillian Bird, mein Mann ist der bekannte Spediteur Bob Bird. Sehr angenehm. Aber meine Freunde, die nennen mich einfach Lilly. Sie können ruhig auch Lilly zu mir sagen, mein Lieber. Bitte, bitte, bitte, behalten Sie doch Platz. Nur nicht gleich nervös werden, mein Kleiner. Wissen Sie, das ist eine dumme Angewohnheit von mir, zu allen Leuten mein Lieber oder mein Kleiner zu sagen. Ich war nämlich früher mal beim Theater. Im Chor. Ich verstehe. Mhm. Lilly Duncan hieß ich damals. Ach, die Männer waren alle ganz verrückt nach mir. Ja, und als Sie dann heirateten, haben Sie die Bühne aufgegeben. Ja, richtig, mein Lieber, genau so. Wissen Sie, wo ich meinen Bob kennengelernt habe? Auf dem Pier von Brighton. Als ich gerade auf Tournee war mit dem Mädchen im Regen. Ach, Junge, Junge, wie der damals ausgesehen hat. In seinem besten Anzug, die Haare voller Pomade mit einer riesengroßen Dahlie im Knopfloch. Und doch, er hatte was an sich, das mich richtig schwach machte. Vielleicht war es die Tatsache, dass er so ganz anders war als die anderen Männer, die ich vor ihm gekannt hatte. Und dann heirateten Sie ihn also? Er heiratete mich, um genau zu sein. Alle Männer wollen mich immer gleich heiraten. Ja, natürlich. Komisch, was? Sagen Sie, war das nicht ein ziemlicher Wechsel, als Sie das Theaterleben mit dem Landleben vertauschten? Ja, zunächst schon. Oh, ich kam mir vor wie in einer Charakterrolle. Aber da Bob ein guter Kerl ist, habe ich mich bald an die Landluft gewöhnt. Sie scheinen vernünftige Ansichten zu haben, Mrs. Bird. Oh, nun lassen Sie doch den Bird weg. Für Sie bin ich Lilly. Vielen Dank. Keine Ursache. Sagen Sie, warum sehen Sie sich eigentlich dauernd hier so um? Oh, entschuldigen Sie bitte. Das Zimmer ist hübsch, nicht? Ja, sehr. Obwohl ich von Innenarchitektur nichts verstehe. Mhm. Ja, na sagen Sie, was haben Sie? Sie haben doch was, nicht wahr? Nun... Also bitte, heraus damit! Sie können mir ruhig sagen, was Sie auf dem Herzen haben, mein Lieber. Mrs. Bird. Lilly, oder ich spiele nicht mit. Also gut, Lilly... Sie sind doch mit Miss Wayne sicher recht gut befreundet. Oh ja, natürlich. Ich mag sie sehr gern. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Wissen Sie, einige Leute hier, die schauen ein wenig auf mich herab, weil ich eben doch nicht ganz ihre Sorte bin. Aber nicht Miss Wayne. Nein, nein. Miss Wayne ist meine Freundin. Dann wissen Sie wohl sehr viel von ihr. Nein, eigentlich nicht. Sie lebt schließlich erst seit 6 Monaten hier. Und da sie nun mal nicht gern über sich spricht, stelle ich auch keine Fragen. Ich weiß nur, dass ich sie gern habe. Das genügt mir. Und, was wissen Sie von Mr. Bowden? Tja, da er erst seit 1 Jahr hier lebt, weiß ich auch nicht viel von ihm. Ich glaube, auch die anderen wissen nicht recht, was sie von ihm halten sollen. Er spielt ein bisschen den Geheimnisvollen, finde ich. Ich habe natürlich nichts gegen ihn, er ist nur nicht ganz meine Kragenweite, wenn Sie verstehen, was ich meine. Er ist doch gerade verreist, nicht wahr? Ja, er ist heute früh geschäftlich nach London gefahren. Er will aber morgen wieder zurück sein. Sagen Sie mal, Doktor, stimmt etwas nicht? Ich meine mit ihm oder mit Miss Wayne. Miss Wayne ist okay, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. So? Ja. Wissen Sie eigentlich, warum dieser Bowden ausgerechnet hier sein Domizil aufgeschlagen hat? Weil sein Arzt ihm den Rat gab, aufs Land zu ziehen. Sein Herz ist nicht ganz in Ordnung, sagt er. Na, das stimmt auch. Im Roten Löwen, da hatte er neulich einen Herzanfall, da war alles dran. Alle dachten, jetzt ist es aus mit ihm. Ach. Mhm. Und was Miss Wayne angeht, so kam sie hierher, weil sie das Land liebt. Und auf diese Weise haben Sie sich dann also getroffen, verliebt und schließlich entschlossen, einander zu heiraten. Wissen Sie, in meinen Augen sind die beiden einfach 2 einsame Leute in mittleren Jahren, die aneinander einen gewissen Halt suchen, was ich sehr vernünftig finde. Ja, ja, gewiss, gewiss. Hat es Ihnen eigentlich große Mühe gekostet, Sie zu dieser Ehe zu überreden? Nein. Ich glaube sogar, dass sie es war, die zuerst ans Heiraten dachte. Was Sie nicht sagen. Tja, denn kaum hatte sie seine Bekanntschaft gemacht, da schien sie auch schon entschlossen zu sein, ihn sich zu angeln. Oh, ich will damit nicht sagen, dass sie sich als Dame irgendetwas vergeben hätte, aber na, Sie wissen doch, auch ohne ihre Selbstachtung zu verlieren, da kann eine Frau einen Mann dazu bringen, dass er sich ihr schließlich erklärt. Natürlich. Ja. Aber sagen Sie, warum sind Sie eigentlich so sehr an ihr oder an ihm interessiert? Das sind Sie doch, oder? Ihr Wunsch, einen Blick in dieses Haus zu werfen, das war doch nur ein Vorwand, um Miss Wayne näher kennenzulernen, nicht wahr? Aber warum wollen Sie das? Doktor, hören Sie, ich habe Sie schon mal gefragt, ob an dieser Geschichte zwischen Miss Wayne und Mr. Bowden irgendwas faul ist. Und das ist doch der Fall. Ja, vielleicht. Dann sollten Sie mich aber unbedingt ins Vertrauen ziehen. Denn Miss Wayne ist meine Freundin, ihr Glück liegt mir sehr am Herzen. Wenn Sie allerdings etwas gegen Miss Wayne vorbringen wollen, dann sage ich Ihnen ganz offen ins Gesicht, dass Sie ein Lügner sind. Aber ich kenne Miss Wayne doch gar nicht. Ich habe sie heute zum ersten Mal hier gesehen. Ich will Ihrer Freundin gewiss nicht zu nahe treten. Ich habe nur Angst, dass sie in großer Gefahr schwebt. Was? Was sagen Sie da? Sie schwebt in großer Gefahr? Was soll das heißen? Wenn ich mich hier so umsehe, habe ich das Gefühl, dass Miss Wayne eine besondere Vorliebe für Grün hat. Na ja, aber was hat das denn mit dieser angeblichen Gefahr zu tun? Vielleicht setzen Sie sich erst mal wieder. Na, aber bitte, Lilly. Gut, Lilly. Übrigens, ich heiße Clarence. Also, Clarence, erzählen Sie doch endlich, von welcher Gefahr haben Sie eben gesprochen? Sagen Sie, interessieren Sie sich für Mord? Mord? Ich meine, Sie lesen doch in den Zeitungen sicher diese Mordberichte. Natürlich. Die in der Sonntagsausgabe, das sind immer die besten. Die lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Aber was hat das denn alles mit Miss Wayne und mit Mr. Bowden zu tun? Darauf komme ich gleich. Zuvor jedoch noch eine weitere Frage. Sagt Ihnen der Name Edmund Bryce etwas? Edmund Bryce? Nein. Nie etwas von ihm gehört. Ursprünglich hieß er Ernest Bates. Später änderte er dann seinen Namen. Och, wie ich, mein Lieber. Denn auf die Welt, da kam ich als Emmy Wadsworth. Naja, aber was für das Taufbecken reicht, reicht noch lange nicht für die Bühne. Ein Künstlername muss immer einen gewissen Pfiff haben, so etwa wie Lily Duncan. Ach, um wieder auf diesen Edmund Bryce oder Ernest Bates zurückzukommen. Ich nehme an, er war ein Mensch wie jeder andere, bis er mit 30 Jahren diesem Mädchen begegnete, in das er sich dann verliebte und mit dem er sich schließlich verlobte. Auch in diesem Fall scheint es sich also um Liebe auf den ersten Blick gehandelt zu haben. Um eine Romanze, nicht wahr? Aus der jedoch nur zu schnell ein Albtraum wurde. Denn eine Woche vor der Hochzeit ließ sie ihn sitzen wegen eines anderen Mannes. Ach. Übrigens haben auch Sie eine Vorliebe für Grün? Ich? Grün? Nein, das steht mir nicht. Aber warum sticht Ihnen denn diese Farbe so sehr in die Augen? Sie scheinen ja nur noch grün zu sehen. Nun, grün war die Lieblingsfarbe dieses Mädchens. Es war schon fast eine Leidenschaft. Sie trug immer nur diese Farbe. Und alles, was in ihrer Umgebung nur grün sein konnte, das musste grün sein. Die Kleine muss ja einen Splin gehabt haben. Vielleicht war es sogar sein Glück, dass sie ihm den Laufpass gab. Ja, aber das sah er nicht ein, im Gegenteil. Er nahm sich die Sache so sehr zu Herzen, dass er schließlich einen bösen Nervenzusammenbruch erlitt und einige Jahre in einem Sanatorium für Geisteskranke verbringen musste. Mein Gott, was für ein Los. Das hat er wohl kaum verdient. Das sagte er sich auch. Und als er aus diesem Nervensanatorium wieder herauskam, hatte er nur noch den einen Gedanken im Kopf, sich Genugtuung zu verschaffen. Was ihm diese Frau angetan hatte, das sollten ihm andere Frauen büßen. Er wollte sie jedoch nicht nur sitzen lassen. Oh nein, er hatte etwas Besseres mit ihnen vor. Ja, Sie sehen, obwohl man ihn aus diesem Sanatorium als geheilt entlassen hatte, war er bei seiner Entlassung schlimmer daran als bei seiner Einlieferung. Ich fürchte, ich muss mich auf ein paar unangenehme Dinge gefasst machen. Es sei denn, Sie wünschten, dass ich nicht weitererzähle. Oh, nein, Sie haben doch sicher einen besonderen Grund, warum Sie mir das alles sagen. Ja, allerdings, den habe ich. Ich sage Ihnen das alles nur, weil Sie Miss Waynes Freundin sind. Oh mein Gott, dann fahren Sie doch fort. Also dieser Bursche, na, was geschah denn mit ihm, als er aus der Klapsmühle wieder herauskam? Er quartierte sich zunächst unter dem Namen Bryce in einem kleinen Dorf ein. In einem Dorf wie diesem hier. Mhm. Dort machte er nur eine einzige Bekanntschaft. Die der Lehrerin, die Maureen Webster hieß und allein in einem kleinen Häuschen wohnte. Ein Häuschen wie etwa dieses hier. Sie war ein stilles, kleines Mäuschen, aber er schien sie ziemlich reizvoll zu finden. War auch Ihre Lieblingsfarbe grün? Ja, seltsamerweise. Sie übertrieb zwar die Sache nicht, aber sie hatte doch eine Vorliebe für grüne Kleider und auch die Vorhänge und die Kisten in ihrem Wohnzimmer waren grün. So wie in diesem Zimmer hier, nicht wahr? Ja. Und das wurde der armen kleinen Maureen Webster schließlich zum Verhängnis, denn sehen Sie, er bat sie, seine Frau zu werden. Und ein paar Tage vor der Hochzeit fand man sie dann in ihrem Häuschen, tot erwürgt. Und er war der Täter? Nun, Er wurde zwar verhaftet und vor Gericht gestellt, aber von den Geschworenen dann für nicht schuldig erklärt. Das müssen ja Idioten gewesen sein. Ich weiß nicht, es lagen schließlich keinerlei Beweise gegen ihn vor. Denn niemand hatte ihn in der Mordnacht in der Nähe des Häuschens gesehen und ein Motiv schien er auch nicht gehabt zu haben. Da ist dieser Halunke natürlich vor lauter Freude in die Luft gesprungen. Im Gegenteil, er feierte seinen Freispruch durch einen außerordentlich schweren Herzanfall. Tatsächlich, er wäre damals im Gerichtssaal fast gestorben. Ach, dann hatte also auch er ein schwaches Herz. Warum sagen Sie das? Weil ich bereits ahne, worauf Sie hinaus wollen. Wo lebt denn dieser Mann heute? Wissen Sie das? Ich bin zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass ich ihn gestern Abend im hiesigen Dorfgasthaus gesehen habe. Im Roten Löwen. Wenn das der Fall ist, dann hat dieser Bryce erneut seinen Namen gewechselt. Denn er nennt sich jetzt Edward Bowden. Oh Gott. Hören Sie, Sie müssen sofort zur Polizei gehen und alles sagen. Haben Sie gehört? Aber was soll ich denn sagen? Ich glaube doch nur, dass Bryce und Bowden ein und derselbe sind. Aufgrund einiger Zeitungsausschnitte und Bildberichte, die bereits 2 Jahre alt sind. Und selbst wenn Bowden wirklich Bryce ist, Bryce wurde damals für nicht schuldig erklärt. Vergessen Sie das nicht. Er wurde für nicht schuldig erklärt. Aber Sie wissen doch ganz genau, dass er schuldig war. Natürlich sind Bryce und Bowden ein und derselbe Mann. Das kleine Dorf, das schlechte Herz, die Heiratsabsichten, das passt doch alles ins Bild. Und sehen Sie sich doch nur hier in diesem Zimmer um. Grün, grün, grün, wo immer Sie hinsehen, grün. Sie müssen Miss Wayne alles sagen, sobald sie wieder ins Zimmer tritt. Und wenn Sie das nicht tun, dann werde ich es tun. Nein, das werden Sie nicht. Denn im Augenblick besteht keine Gefahr. Bowden ist doch gerade in London. Na ja, aber ich meine... Miss Wayne wird schon zur richtigen Zeit und durch die richtige Person gewarnt werden. Ich habe nämlich meinen Freund Sir James Collins gestern Nacht angerufen und ihm die ganze Sachlage erklärt. Er wird bereits morgen hier sein. Sir James Collins? Wer ist denn das nun Ein wieder? Londoner Staatsanwalt. Mhm. Wenn Bowden wirklich der Mann ist, den wir suchen, wird Collins ihn auf den ersten Blick erkennen. Und dann können wir alles Weitere ruhig ihm überlassen. Was er Miss Wayne sagen wird, wird auf Tatsachen beruhen und nicht nur auf gewissen Verdächtigungen und Vermutungen. Na ja, aber angenommen... Ich würde vorschlagen, lieber nichts anzunehmen, ehe wir eindeutige Beweise in Händen haben. Beweise? Beweise? Warum braucht ihr Männer denn immer Beweise? Ich brauche sie nicht. Ich weiß, dass dieser Bowden unser Mann ist. Ich weiß es. M kommt wieder zurück. Vergessen Sie nicht, was ich Ihnen gesagt habe. Ja. Kein Wort. Verstehen Sie? Jedenfalls nicht jetzt. Na, habe ich mich nicht beeilt? Ich bin ja so froh, dass Sie noch hier sind. Ich will nur schnell meinen Hut abnehmen und den Tee aufsetzen. Ich bin gleich wieder da. Ja. Aber angenommen, er kommt bereits heute Nacht aus London zurück. Das wird er nicht tun. Warum sollte er schon heute Nacht zurückfahren, wenn er doch erst morgen um diese Zeit wieder hier sein wollte? Ja, natürlich, aber... Nehmen Sie sich doch endlich zusammen. Miss Wayne darf keinen Verdacht schöpfen. Sie haben gut reden. Stellen Sie sich einfach vor, Sie müssten eine Rolle spielen. Jetzt können Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Ach, ich frage mich wirklich, ob es richtig war, Sie ins Vertrauen zu ziehen. Denn schließlich, Sie sind nur eine Frau. Was hat das denn damit zu tun? Na ja, bitteschön. Wenn Sie es unbedingt wollen, dann werde ich eben den Mund halten. Versprechen Sie das? Ja, so schwer es mir fällt. Na, also. Ich muss wirklich sagen, ich beneide Miss Wayne um den Blick, den sie von diesem Fenster aus hat. Das ist eine herrliche Aussicht. Das kann man wohl sagen. So, da bin ich wieder. Oh, Miss Wayne, ich bewundere gerade den Blick, den Sie von diesem Fenster aus haben. Ja, eine hübsche Gegend, nicht wahr? Vor allem so friedlich, wie im Paradies. Man hat so das Gefühl, dass hier nie etwas Schreckliches geschehen könnte. Anne? Lily? Hm? Ach, nein, nichts. Sehen Sie dort den Kirchturm und die ersten Häuser des Dorfes? Das große Gebäude ist das Krankenhaus. Das Um Gottes Willen, ich sollte ja schon längst wieder dort sein. So leid es mir tut, ich muss jetzt wirklich ins Krankenhaus zurück. Aber Doktor, Ihr Tee... Entschuldigen Sie bitte ein anderes Mal. Ja, vielleicht darf ich Sie morgen noch einmal besuchen und einen Freund mitbringen. Aber ja, natürlich. Er wird Ihnen sicher gefallen. Wo ist denn nun mein Hut? Oh, ich glaube, ich habe den Wagen gelassen. Bitte, Miss Wayne, verzeihen Sie mir. Ich will es versuchen. Auf Wiedersehen, Doktor. Auf Wiedersehen, Miss Wayne. Leben Sie wohl, Lily. Leben Sie wohl. Er ist ganz nett, nicht wahr? Mhm. Habt ihr euch gut unterhalten? Ach ja, wir hatten ein interessantes Gespräch. Was er nur an diesem Haus hier findet, es ist doch so wie jedes andere. Vielleicht weckt es in ihm gewisse Erinnerungen. Erinnerungen? Inwiefern? Naja, oh Gott, wie soll ich das wissen? Du übrigens, sag mal, gefällt dir wirklich die Farbe dieses Zimmers? Wie? Na, dieses Grün. Ich weiß nicht. Es war eigentlich Edward, der mich dazu überredete, dieses Zimmer ganz in Grün einzurichten. Er scheint eine richtige Schwäche für diese Farbe zu haben. Tja, der muss wohl ziemlich verrückt danach sein. Aber meine Liebe, du zitterst ja. Frierst du am Ende? Nein, du, übrigens, ich muss jetzt auch gehen. Was? Aber was wird dann aus unserem Tee? Bitte bleib doch noch etwas. Nein, du, ich kann nicht. Ich fürchte, ich bekomme wieder meine Migräne. Warte, ich hol dir ein Aspirin. Nein, das ist wirklich nicht nötig. Es wird mir gleich wieder besser gehen, sobald ich an die frische Luft komme. Du, Anne? Ja? Bleibt Edward wirklich bis morgen in London? Bist du ganz sicher? Aber ja, natürlich. Du glaubst wohl, wir können es 24 Stunden nicht mehr ohne einander aushalten, wie? Sag mal, über was habt ihr beide eigentlich vorhin geredet? Ich habe das Gefühl, dass du auf einmal so verändert bist. Ich? Aber nein, keineswegs. Also meine Liebe, ich muss jetzt wirklich gehen. Sei mir bitte nicht aber böse. Nein, nur... Dann, ja, also, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Seltsam. Was hat sie nur auf einmal? Ja? Hallo? Oh, Edward. Ja? Ja, ich bin ganz allein. Was sagst du da? Du kommst schon heute Abend aus London zurück. Macht dir dein Herz wieder zu schaffen? Na schön. Was? Mein Gott, wie das klingt. Warum soll ich dir niemandem davon erzählen? Aber natürlich, wenn du unbedingt darauf bestehst. Nur keine Angst, kein Mensch wird erfahren, dass du schon heute Abend wieder zurückkommst. Wann darf ich dich erwarten? Ja? Ich werde allein sein. Ist das so wichtig? Was hast du denn mit mir vor? Hallo? Edward? Bist du noch da? Hallo? Hallo? Mrs. Glossop? Ja, Miss? Ich komme schon. Wo brennt's denn? Es hat gerade 7 Uhr geschlagen. Was? Ist es schon so spät? Ich glaube, Sie sollten jetzt lieber Schluss machen für heute. Ja, für heute habe ich selbst genug. Wissen Sie, dieser verdammte Abfluss war wieder mal verstopft. Komisch. Ist irgendetwas? Ich könnte schwören, dass ich vorhin die Haustür gehört habe. Ach, das haben Sie sich nur eingebildet. Ja, man wird langsam alt. Hat Ihnen das Essen denn nicht geschmeckt? Doch, ausgezeichnet. Aber Sie haben es ja kaum angerührt. Ach, wissen Sie, ich habe heute Abend gar keinen rechten Appetit. Ihnen schlägt sich wohl die Trennung von Ihrem Zukünftigen auf den Magen. Na, morgen Abend ist er ja wieder da. Ja, morgen Abend. Das heißt, man kann nie wissen, vielleicht kommt er schon heute Abend wieder zurück, um Sie zu überraschen. Ich sehe ihn schon ins Haus schleichen und Buh rufen, um Ihnen einen ordentlichen Schrecken einzujagen. Ach, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Mein Mann und ich, wir wollen nämlich heute Abend in den Roten Löwen. Gute Idee. Um etwas Abwechslung in unser Leben zu bringen. So, ja. Sie wissen doch, bei einem Glas Wein sieht die Welt gleich ganz anders aus. Übrigens, ich traue meinen Augen nicht. Dort drüben steht ja eine Flasche Sherry und ich dachte schon, Sie würden immer nur Tee trinken. Ich habe diesen Sherry für eine ganz bestimmte Gelegenheit gekauft. Kann mir schon denken, wofür. Ja, dann will ich mich endlich auf den Weg machen. Es ist nur gut, dass ich im Dunkeln keine Angst habe. Wie finster es heute Abend draußen ist. Man kann nicht die Hand vor den Augen sehen. Wissen Sie, ich könnte fast schwören, dass vorhin jemand hier im Haus gewesen ist. Irgendjemand mit einer Zigarre. Wirklich? Ich rieche nichts. Ich glaube, Sie müssen sich irren, Mrs. Glossop. Ach, hoffentlich, denn zu einer Zigarre gehört meist auch ein Mann. Nun, wenn man daran denkt, dass Sie hier so allein sind und wenn man überlegt, was man immer wieder in der Zeitung liest. Nur keine Angst, ich werde schon auf mich aufpassen. Na, dann also auf Wiedersehen. Bis morgen, nicht wahr? Ja, wie ausgemacht. Und noch viel Spaß heute Abend. Ja, danke, den werden wir haben. Edward, bist du es? Oh, Edward, das habe ich mir doch gleich gedacht. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich über deinen Anruf vorhin gefreut habe. Hallo? Ja? Ist dieses entsetzliche Frauenzimmer endlich voll? Mrs. Glossop? Ja, sie ist leider nicht früher fertig geworden heute Abend. Als ich dich vorhin zur Haustür hereinkommen hörte, rief ich nach ihr, um dich es wissen zu lassen, dass sie noch hier ist. Na, was sagst du dazu? Dass du dieses Weib ruhig schon etwas früher hättest loswerden können. Ich hatte gar nur noch Zeit, mich im Nebenzimmer zu verstecken. Aber Edward, ich bitte dich, deswegen brauchst du doch nicht gleich ärgerlich zu werden. Wirklich, ich verstehe dich nicht. Du siehst übrigens schlecht aus heute Abend. Warum stehst du eigentlich so herum? Warum kommst du nicht näher und setzt dich zu mir? Selbst wenn Mrs. Glossop oder sonst jemand dich gesehen hätte, was hätte das schon ausgemacht? Na, sag doch selbst. Du hast dich einfach entschlossen, über Nacht nicht in London zu bleiben. Das ist alles. Du hast dieses grüne Kleid an. Ja, wie du siehst. Ich kann zwar nicht behaupten, dass ich es besonders mag, aber da ich weiß, dass es dir so gefällt. Ja, es gefällt mir. Es gefällt mir sogar sehr, dieses Kleid. Dieses Zimmer ist ganz nach meinem Geschmack. Na, dann bin ich ja froh. Und doch, ich hoffe, dass nicht alles in diesem Haus hier grün werden muss, wenn wir erst einmal verheiratet sind. Weißt du, ich habe Angst, dass ich mich an dieser Farbe bald satt sehen werde. Aber wer wird denn jetzt schon an die Zeit nach unserer Hochzeit denken? Ich denke ständig daran. Und wenn ich dich nun plötzlich sitzen ließe? Aber Edward... Kurz vor der Hochzeit, wegen einer anderen Frau... Nicht auszudenken wäre das, was? Und doch, sowas soll vorkommen. Einer meiner ältesten Freunde zum Beispiel, der kann ein Lied davon singen. Der arme Kerl, dann ist er wirklich zu bedauern. Er tat sich auch selbst sehr leid. Zunächst jedenfalls. Später entschloss er sich jedoch, die ganze Sache nicht so tragisch zu nehmen. Er stellte sich eine Aufgabe. Was sicher auch das einzig Richtige war. Aber hör mal, Edward, bist du nur deshalb so schnell aus London zurückgekommen, um mir mitzuteilen, dass du mich nicht mehr heiraten willst? Das habe ich nicht gesagt. Nein, aber... Aber hör mal, hab doch keine Angst, ich werde dich schon nicht verlassen. Wirklich? Nein. Oh, Eddie. Ich wollte dir ja nur einen kleinen Schreck einjagen. Was dir auch gelungen ist. Ja, nicht wahr? Aber willst du dich nicht endlich setzen? Du bist doch sicher müde. Und warum rauchst du diese schwere Zigarre? Du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Nun, ich gönne mir heute Abend eine Art Sonderbehandlung. Eine Art Sonderbehandlung? Auf die ich schon seit einiger Zeit aus bin. Nur deshalb bin ich ja hier bei dir. Wie schmeichelhaft. Übrigens, wie war die Reise? War der Zug wieder überfüllt, wie gewöhnlich? Ich bin nicht mit dem Zug, sondern mit einem Leihwagen gekommen. Was? Du kannst Auto fahren? Ich? Natürlich. Ich stecke heute voller Überraschungen. Ja, tatsächlich. Steht der Wagen draußen? Vor dem Haus? Nein. Ich habe ihn etwa eine Meile von hier weggeparkt, auf einem Waldweg, wo ihn so leicht keiner entdecken wird. Außerdem bin ich nicht über die Straße, sondern über die Felder hergekommen und auf demselben Wege werde ich auch wieder von hier verschwinden. Ja, meine Liebe, du siehst, ich habe an alles gedacht. Kein Mensch wird jemals dahinter kommen. Hinter was? Dass ich heute Nacht hier war. Nein, Edward Baden ist heute Nacht in London. Aber ich verstehe dich nicht. Warum das alles? Warum diese ganze Geheimniskrämerei? Auch das will ich dir sagen. Ich möchte nun mal nicht, dass die Leute mich für einen verliebten alten Narren halten, der so verrückt nach dir ist, dass er extra aus London zurückkommt, um dir gute Nacht zu sagen. Stell dir nur vor, was sie lästern würden. Würden sie das wirklich? Ja. Obwohl ich bestimmt allen Grund habe, nach dir verrückt zu sein. Was für einen schönen Hals du hast. Oh, Eddie, ich bitte dich. Schau nur, jetzt habe ich tatsächlich überall Gänsehaut bekommen. Aber willst du dich nicht endlich zu mir setzen? Aber ja, natürlich. Und deine Handschuhe ausziehen? Nein, lieber nicht. Ich habe eiskalte Hände. Ist wohl wegen des Herzens und es hängt mit der Blutzirkulation zusammen. Du hast doch nicht wieder Beschwerden? Nein, ein bisschen Herzklopfen. Aber das wird schon wieder vergehen. Nachher. Nachher? Ja, nachher. Ich meine, wenn ich mich etwas ausgeruht habe, dann werde ich endlich wieder für eine Weile Frieden haben. Frieden. Wo hast du eigentlich Hut und Mantel gelassen? Im Wagen. Um sie nachher nicht hier zu vergessen. Lieber erst gar kein Risiko eingehen. Als ob ich dich ohne Hut und Mantel in die Nacht hinausgelassen hätte. Warum lachst du? Weil du so besorgt um mich bist. Sag mal, was ist eigentlich in dieser Flasche da? Sherry, ich habe ihn extra für dich gekauft. Willst du ein Glas? Nein, nicht jetzt, danke. Später. Vielleicht. Kurz vorher. Ehe ich mich wieder auf den Weg mache, meine ich. Im Augenblick brauchte ich aber einen Aschbecher. Oh, entschuldige bitte. Ich werde dir gleich einen holen. Die Vorhänge. Ich hätte beinahe vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. So, hier ist auch schon der Aschenbecher. Gib her. Oh, Edward. Was ist denn? Ich glaube, ich habe ein wenig Angst. Angst? Was, um mich? Nein, um uns. Du sagst, dass du Auto fahren kannst. Ich hatte bis jetzt keine Ahnung davon. Na und? Das zeigt doch, wie wenig wir beide im Grunde voneinander wissen. Weißt du zum Beispiel, dass ich lange in Amerika war? Nein, du hast mir nie etwas davon erzählt. Ich war dort Mitarbeiterin einer Ärztin. Sie war eine große Autorität auf dem Gebiet der Toxikologie. Sie hatte mit Gift zu tun, weißt du. Gift? Was ist das schon? Man tut ein paar Tropfen in ein Glas und damit fertig. Jedes Kind könnte das tun. Als sie dann starb, hinterließ sie mir eine ganz hübsche Summe. Wenn diese Erbschaft nicht gewesen wäre, hätten wir beide uns niemals getroffen. Denn ich hätte es mir einfach nicht leisten können, nach England zurückzufahren und dieses Haus zu kaufen. Und das Ganze in Grün einzurichten, um dir eine Freude zu machen. Aber Edward, hörst du überhaupt zu? Ich? Ja, natürlich höre ich zu. Jetzt weiß ich, dass du eine Frau vergiftet hast, um sie zu beerben. Wie kannst du nur so etwas sagen? Ich habe Dr. Marion sehr gern gehabt. Wir waren eng miteinander befreundet. Aber ich habe doch nur Spaß gemacht. Also bitte beruhige dich, ja? Und setz dich wieder zu mir hier, bitte, ja? So, komm. Und jetzt will ich dir auch etwas von mir erzählen. Ich glaube, wir beginnen am besten am Anfang, nicht? Bei meinen Eltern. Ja? Sie waren ziemlich reiche und rechtschaffene Leute. Mein Vater war ein sehr strenger und unbeugsamer Mann. Was allerdings meine Mutter angeht, so habe ich sie kaum jemals gesehen. Sie verbrachte den größten Teil ihres Lebens in Sanatorien, auf Anordnung ihrer Ärzte. Die Ärmste. Auch sie brauchte nicht leid zu tun. Sie war der glücklichste Mensch, den man sich denken kann. Sie lachte und sang den ganzen Tag. Aus diesem Grund war sie auch natürlich der Liebling aller Krankenschwestern. Wenn nur alle so wären, sagten sie immer. Was sie auch sah, alles stimmte sie fröhlich. Selbst das Gitter vor ihrem Fenster. Edward, das heißt doch nicht, dass du... Doch, ja. Sie war geisteskrank. Genau wie ihre Mutter und genau wie ihre Großmutter. Und es nahm mit ihnen allen das gleiche Ende. Und noch etwas. Auch ihre Lieblingsfarbe war grün. Wie sehr sie dieses Haus hier geliebt hätte. Was ich dir gerade von meiner Mutter erzählt habe, hat dir wohl einen ziemlichen Schock versetzt. Was? Eigentlich nicht. Nein? Vielleicht bin ich nun mal nicht so leicht zu erschüttern. Wie still es hier ist. Nicht ein einziger Laut. Es ist schon fast unheimlich. Aber was ist das? Da kommt doch jemand den Weg herauf. Ach, Unsinn. Aber hörst du denn nicht? Diese Schritte? Sie sind schon fast in der Haustür. Geh einen Augenblick ins Nebenzimmer. Sei ganz ruhig. Und warte. Anne, darf ich reinkommen? Ich bin's, Lilly. Aber natürlich. Ich bin hier im Wohnzimmer. Na, so spät noch unterwegs? Ja, ich dachte, das heißt, ich wollte dich nur fragen, ob du mir dein Kochbuch leihen könntest. Ich möchte nämlich etwas Marmelade einmachen. Um diese Jahreszeit? Nein, das natürlich nicht. Ich möchte mir nur ein Rezept abschreiben. Ach so. Ich hole es dir. Anne? Ja? Du hast wohl noch nichts von Mr. Bowden gehört. Aber Lilly, Edward ist doch erst seit ein paar Stunden weg. Ja, natürlich. Zigarrenrauch? Ja, und hier im Aschenbecher Zigarrenasche. Das heißt also, er ist irgendwo im Haus. Aber wo nur? Wo? So. Hier, ja. Oh, danke schön. Vielen Dank. Ja, dann gehe ich jetzt wieder. Ich habe nämlich noch eine Verabredung unten im Dorf. Bist mir nicht böse, nein? Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Komisch. Edward? Die Luft ist wieder rein, sie ist weg. Ich glaube, du solltest die Haustür doch zuschließen. Ja, natürlich, da hast du recht. So, das wäre erledigt. Was wollte sie eigentlich? Ach, nur ein Kochbuch. Bitte setz dich doch wieder. Du kannst wirklich beruhigt sein. Es wird uns jetzt bestimmt niemand mehr stören. Das will ich auch hoffen. Warum rauchst du denn deine Zigarre nicht zu Ende? Sie schmeckt mir plötzlich nicht mehr. Außerdem möchte ich gerne meine Hände frei haben. Und was ist mit deinen Handschuhen? Die werde ich lieber einstweilen noch anbehalten. Um Fingerabdrücke zu vermeiden, wie? Was soll das heißen? Ach, nichts, nur ein dummer Scherz. Ich musste daran denken, dass auch Einbrecher immer Handschuhe anhaben. Aber ich bin kein Einbrecher. Nein, natürlich nicht. Was für ein Gedanke. Verrückt, was? Ja, allerdings. Aber Edward, warum starrst du mich denn so an? Wie groß und glänzend deine Augen auf einmal sind. Wie bei einer Katze, die mit einer Maus spielt. Hast du eigentlich schon mal überlegt, wie lustig es wäre, wenn Katze und Maus eines Tages ihre Rollen tauschen würden? Aber Edward, so sag doch etwas. Eddie! Ob ich jetzt wohl diesen Sherry haben könnte? Aber natürlich! Soll das heißen, dass es gleich Zeit ist? Zeit? Um zu gehen. Das war wirklich ein kurzer Besuch. Hier. Dein Sherry. Danke. Mein Gott, so trinkt man doch keinen Sherry. Kann ich auch ein Glas haben? Gern. Bitte bediene dich. Und setz dich doch wieder. Ich muss dir nämlich etwas sagen, was dich vielleicht überraschen wird. Ach, wirklich? Da bin ich aber wirklich neugierig. Also, was hast du mir zu sagen? Nur dies. Ich weiß, warum du heute Abend hier bist. Nein, bitte bleib sitzen. Bleib, wo du bist, Edmund. Ja, Edmund. Du siehst, ich weiß Bescheid. Du heißt genauso wenig Edward Bowden, wie ich Anne Wayne heiße. Es ist wohl an der Zeit, dass wir uns endlich reinen Wein einschenken. Wir sind nicht allein, nicht wahr? Du hast einige Leute im Haus versteckt. Vielleicht. Verdammt! Halt, wo willst du hin? Zu meinem Wagen natürlich und dann nach London. Sehr weit wirst du nicht kommen, fürchte ich. Das Haus ist umstellt. Vielleicht. Na, und wenn schon, sie können mir nichts tun, ich habe dich nicht angehört. Nein, dieses Mal bin ich dir zuvor gekommen. Hör jetzt genau zu. Ich muss mich leider sehr kurz fassen, denn du hast nicht mehr viel Zeit. Also, mein wirklicher Name ist Edith Webster. Webster? Ja, und ich bin die Schwester von Maureen Webster, die du vor 2 Jahren umgebracht hast. Deiner gerechten Strafe konntest du zwar entkommen, aber nicht mir. Nein, ich schwor mir damals eines Tages mit dir abzurechnen. Ich musste viel Geld ausgeben, um dich aufzuspüren. Etwas allerdings hat mich keinen Penny gekostet. Etwas, das ich aus dem Giftschrank von Dr. Marion nahm. Du meinst... Ein weißes Pulver. Und von diesem Zeug ist genug in dieser Sherryflasche, um das ganze Dorf zu vergiften. Das glaube ich nicht. Du wirst mir nur Angst einjagen. Du wirst nie fähig. Vergiss nicht, dass du meine Schwester umgebracht hast. Maureen. Das Gift, es beginnt bereits zu wirken. Spüren Sie es? Ja, es geht mit Ihnen zu Ende, Mr. Bryce. Ein Arzt. Schnell, ein Arzt. Nein, Helfer, ich werde viel zu spät kommen. Bitte. Nein. Das Telefon. Sie werden auch nicht mehr bis zum Telefon kommen. Das Telefon. Ein Sie Arzt. Werden gleich zusammenbrechen. Hilfe. In ein paar Sekunden. Hilfe. Mein Herz. Jetzt. Auf Ihre Höllenfahrt, Mr. Bryce. Ann, bitte mach auf. Miss Wayne. Ann, wir sind es, Dr. Franklin und ich. Ich komme. Miss Wayne. Dr. Franklin, bitte kommen Sie doch herein. Schnell. Ich wollte Sie gerade anrufen. Ich glaube, Edward hat wieder einen Herzinfall. Er liegt im Nebenzimmer. Sehen Sie doch einmal nach. Ja, sofort, sofort. Ann, ich musste den Doktor holen. Ich war so in Sorge, du. Ich hatte solche Angst. Ach, Ann. Dr. Franklin? Er ist tot. Sie wissen, sein Herz... Dann habe ich ihn getötet. Aber Ann... Wie können Sie nur so etwas sagen? Doch, ich habe ihn getötet. Als ich ihm sagte, dass ich es mir anders überlegt hätte, dass ich ihn nun doch nicht heiraten könnte. Dieser plötzliche Schock muss ihn getötet haben. Hören Sie, so etwas dürfen Sie sich wirklich nicht einreden. Ach. So etwas musste einmal passieren, früher oder später. So etwas ist eben Schicksal. Also, verzeihen Sie, ich muss jetzt bitte einen Krankenwagen bestellen. Ja, das Telefon ist nebenan. Ja, vielen Dank. Bitte schön. Nun komm, nun setz dich. Nein, lass mich in Ruhe. Aber du hast doch gehört, was Dr. Franklin gerade gesagt hat. Es war nicht deine Schuld. Wieso auch? Du könntest nicht mal einer Fliege was zuleide tun. Möchtest du was trinken? Hallo? Ja. Ja, ist Dr. Franklin. Einen Sherry, bitte. Ja, wenn ich Sie bitten darf. Die Flasche steht dort auf dem Tisch. Ist das hier dein Glas? Nein, ich kann nicht. Ja. Bitte. Ja. Edward und ich haben vorhin schon einen Schluck Sherry getrunken. Vielen Dank. Willst du auch ein Glas? Oh ja, gern. Ich hol dir eins. Der Krankenwagen wird gleich kommen. Na, hoffentlich. Trinken Sie auch ein Glas Sherry, Dr. Franklin? Nun, ich weiß nicht. Ich mache mir nicht viel aus Alkohol. Aber was denn? Ein Mann wie Sie, nun trinken Sie ruhig ein Gläschen mit. Na schön. Nur keine Angst, Doktor. Dieser Sherry ist sehr mild und völlig ungefährlich. Tja, dann also? Dann also. Auf Ihr Wohl. Achtung Grün von Philip Johnson mit Edith Heerdegen als Ann Wayne, Elisabeth Zimmer als Mrs. Glossop, Edith Teichmann als Lily Bird, Fritz C. Siebeck als Dr. Franklin und Wolf Fries als Edward Bowden. Die Spielleitung hatte Oskar Nitschke. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1963.